Kann sie selbst bedienen. Ja, also die Preise kann ich Ihnen auch drauf machen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist ja fast eine Frechheit, das Invest zu verlangen, solange wie die Leute hier noch gegen Festgeld verdienen. Also das ist nicht wahr. Also wenn ihr euch das unter der Wiedervereinigung vorgestellt habt, das kann ja wohl nicht der Ernst sein. Die smarten Händler aus dem Westen lässt sowas natürlich völlig kalt. Was zählt, ist Umsatz. Was kann man denn hier umsetzen an einem Tag? Och, da gebe ich keine Zahlen. Das ist uninteressant. Ja. Fahren Sie die anderen vielleicht. Ich weiß, dass der Früchtefinger da drüben aus Mannheim, dass der 3.500 West umsetzt. Was zeichnet denn den DDR-Kunden aus? Wie ist er so? Was unterscheidet ihn vom Westdeutschen? Na gut, die Leute überlegen mehr und muss man sagen, von der Mode her sind sie ziemlich hinterher. Womit kann man hier was verdienen? Mit was? Tja, also kleinere Artikel, die möglichst preiswert sind. Keine Sachen, die irgendwie eine besondere Qualität haben. Das wissen Sie also noch nicht zu würdigen. Das sollen Sie bitte schön gefälligst noch lernen. Nachhilfeunterricht West für Konsumanfänger Ost. Hauptstärke? Ja. 90. Aus. 50. Plus. Der Westramsch bleibt für die meisten trotzdem unbezahlbar. Die DDR-Bürger sind sauer. Wir verdienen ein Drittel von dem, was ihr verdient. Und wir bezahlen das Vierfache, was ihr jetzt hierher bringt. Und das ist nicht in Ordnung. Was denken Sie, wir gehen da total baden? Wir sind ist wirklich echt ein Billigland vom Westen hier. Die machen uns hier tot. Ehe wir uns versehen, haben die ins Fell über die Ohren gezogen. Das geht ja nur zu Lasten des kleinen Mannes. Die Großen, passiert da gar nichts. Sind Sie enttäuscht? Ja, bitter. Da werden wir wieder verarscht werden. 40 Jahre lang sind wir verlaten worden. Jetzt weiter. Es geht immer wieder weiter. Immer der kleine Mann. Das finde ich gemein, finde ich das von den Bundesbürgern, muss ich sagen, die sich auf unsere Kosten hier nur noch gesund stoßen wollen. Ja? Das muss ich wirklich mal sagen. Das ist echt gemein. Das wird unser Weg sein, wenn wir nur gemeinsam wollen. Und dies rufe ich zu. Helfen wir uns gegenseitig und helfen Sie auch mir auf diesem Weg. Gott segne unser Vaterland. Seiner glücklichen Natur und mit seinen reichen Gaben, mit seiner Zuversicht und Energie. Wir wünschen Ihnen auch in Zukunft Kraft, Gesundheit, Glück und Erfolg. Für mich immer ein guter Freund gewesen. Und ist auch nicht nur gewesen, sondern er ist auch heute. Das sind politische Zeitläufe, das sind politische Situationen. Tja, ahnen Sie, um wen es geht? Jawohl, um unser aller Kanzler Dr. Helmut Kohl. Nachgerade überschüttet wurde er an diesem seinem Ehrentage mit Lob und Glückwünschen und Geschenken und Blumen und noch mehr Lob. Ehrensache, dass Ihre Rex-Explosiv-Redaktion da nicht abseits stehen wollte. Nein, auch wir haben einen Repräsentanten unserer Abteilung entsandt, dem Kanzler in unserem und natürlich auch in Ihrem Namen Glückwünsche zu überbringen. Eine ebenso verantwortungsvolle wie schwierige Aufgabe für meinen Kollegen Michael Hakemper. Sehen Sie seinen Bericht. Zunächst bedanke ich mich bei Ihnen allen, dass Sie hierher gekommen sind, um mir zu gratulieren und dass Sie diese drängende Fülle hier ertragen. Nicht nur die erste Garde der politischen Prominenz, auch wir sind scharf darauf, diese drängende Fülle hier zu ertragen. Ich würde gerne dem Kanzler zum 60. gratulieren. Wo finde ich denn das Geburtstagskind? Ja, ich würde Ihnen vorschlagen, mal geradeaus. Und wenn Sie dann aufgehalten werden von den Ordnungshütern, dann sind Sie in der Nähe. Aus sicherer Distanz sich langsam und ganz vorsichtig nähern. Ist der Weg zum großen Ziel auch noch so beschwerlich, dann müssen wir halt durch. Volkes Stimme weiß doch immer guten Rat. Dann versuchen Sie mal, dass Sie eine kriegen. Ja, wir würden ihm gerne persönlich gratulieren, so per Handschlag. Das haben wir schon hinter uns. Was, das haben Sie geschafft? Wir sind prominent als Sie. Zeigen Sie mal bitte die Hand. Diese Hand hat die wird nicht mehr gewaschen. Diese Hand hat den Bundeskanzler, des Bundeskanzlers Hand geschüttelt, ist das richtig? Jetzt brennt sie nur noch umso mehr. Schütteln und geschüttelt werden. Letzter Trockentest, so wird's gemacht. Doch keine Zeit für langes Rumprobieren, denn plötzlich sind wir ihm so nah wie nie. Bitte freimachen hier. Herzlichen Glückwunsch, alles Gute. Kommen Sie, bitte freimachen hier. Doch vergeblich, die Karawane zieht an uns vorbei. Bitte machen Sie uns den Eingang hier durch. Bitte lassen Sie uns hier frei. Nach dieser Schlappe hilft nur noch eins, Vitamin B, wie Beziehungen. Ja, müsst ihr euch anstellen nachher in der Schlange, ne? Und dann darf er ihm auch die Hand geben? Da bin ich ganz sicher, ja. Da hat was vor allem noch den härteren Händedruck als Sie, ne? Das wollen wir sehen. Versucht's mal. Klar, versuchen tun wir es schon die ganze Zeit, aber wie tausend andere auch, dürfen wir erstmal nur lange Hälse machen und mächtig schwitzen. Denn vor uns sind noch exakt 876 andere in und an der Reihe mit Pfötchen geben und Diener machen. Er genießt sie, so scheint's, in vollen Zügen, die Mauer aus Menschen. Sehen Sie denn überhaupt den Bundeskanzler? Ich sehe ihn, ja. Dank meiner Länge geht das, ne? Ich sehe ihn. Steht er geradeaus durch? Er steht, ja. Es ist ein furchtbares Gedränge. Dauert nur noch eine Stunde. Sie wollen ihm auch die Hand reichen? Selbstverständlich, ja. Gratulieren. Ja. Jetzt läuft der Countdown für den Höhepunkt eines deutschen Reporterlebens. 3, 2, 1 und wir sind dran. Bundeskanzler, im Namen der Redaktion Explosiv und all unserer Zuschauer, herzlichen Glückwunsch. Alles Erdenken. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre guten Wünsche. Sie glauben gar nicht, was das für eine Schwerstarbeit war, bis man Ihnen die Hände... Ja, das ist aber für mich auch. Geschafft. Das war dieser Tag mit Explosiv. Am kommenden Dienstag melden wir uns wieder mit dem heißen Stuhl. Bis dahin, tschüss, auf Wiedersehen. Richtung, die Ermittlungen der Kieler Staatsanwaltschaft seit heute zielen, berichtet Alfred Schröder direkt aus unserem Bonner Studio. Die neuerlichen Ermittlungen der Kieler Staatsanwaltschaft konzentrieren sich auf Verstöße gegen das Außenwirtschaftsgesetz und Geheimnisverrat. In der heutigen Panorama-Sendung wurde berichtet, dass bei Durchsuchungen Anfang des Jahres bei führenden Mitarbeitern der Kieler Howaldwerke HDW und Ingenieurkontor Lübeck IKL Aktennotizen gefunden wurden, die detailliert nachweisen sollen, dass das illegale U-Boot-Geschäft mit Südafrika trotz gegenteiliger Behauptungen ab Herbst 1985 fortgesetzt wurde. Panorama berichtete, vorliegende geheime Unterlagen der Staatsanwaltschaft bewiesen, dass 3 Monate nach dem offiziellen Abbruch der Kontakte mit Südafrika Vereinbarungen für die weitere Bearbeitung des Projektes getroffen worden seien. Ein detaillierter Zeitplan sei vereinbart worden, so das ARD-Magazin, wonach Ende 1988 mit der Produktion der U-Boote und mit Teillieferungen begonnen werde. Weiterhin gab es Unterlagen, Funde mit Hinweisen auf enge Kontakte zwischen den Firmen und der Oberfinanzdirektion Kiel, die damals gegen HDW und IKL ermittelte und auch mit dem Bonner Finanzministerium. Dazu der SPD-Abgeordnete und Obmann im Bundestag U-Boot-Untersuchungsausschusses Norbert Ganzel in Panorama. Das stellt eine Durchbrechung der Verschwiegenheitspflichten eines Beamten dar. Das ist im Ergebnis eine Begünstigung. Das könnte Strafvereitelung sein. Und es ist im Übrigen skandalös. Laut Vorabberichten des Magazins Stern und der Tageszeitung gibt es auch schwere Vorwürfe gegen den Staatssekretär im Finanzministerium Friedrich Voss. Der CSU-Politiker habe enge Kontakte gehabt mit dem früheren CSU-Abgeordneten Siegfried Zogelmann, der für HDW als Berater tätig war und dessen Sohn, der anwaltliche Interessen des IKL vertritt. Voss habe, laut Stern, sicherstellen sollen, dass das für Ausfuhren zuständige Bundesamt für Wirtschaft nicht eingeschaltet werde. Dazu der Staatssekretär gegenüber dem Deutschlandfunk. Ich bin weder dienstlich noch außerdienstlich in dieser Angelegenheit tätig geworden. Ich habe daher auch nie irgendetwas veranlasst, damit das Bundesamt für Wirtschaft in Eschborn nicht eingeschaltet werde. Zweitens, ich habe in dieser Angelegenheit nie in Kontakt mit Herrn Rechtsanwalt Zogelmann Junior gestanden, der mir nach meiner Erinnerung persönlich bis heute nicht bekannt ist. Drittens, ich habe lediglich mit Herrn Siegfried Zogelmann Senior als ehemaligem CSU-Bundestagskollegen auf seinen Wunsch hin ab und an politische Gespräche, meist in Form einer Tour d'Horizon, geführt. Bei einem dieser Gespräche hat Herr Zogelmann auch diese Angelegenheit angesprochen, was mich allerdings nicht veranlasste, in irgendeiner Form tätig zu werden. Die Darstellungen von Stern und Spiegel entbehren daher jeder Grundlage. Der Stern behauptete weiter, HDW und IKL hätten die U-Boot-Teile auf illegalem Umweg über die Türkei an Südafrika liefern wollen, nachdem das Geschäft bereits verboten worden war. Dies, so der Stern, gehe aus beschlagnahmten Firmenunterlagen hervor. Die grüne Vertreterin im U-Boot-Untersuchungsausschuss, Uschi Eid, zu den neuen Vorwürfen. Die Panoramasendung beweist eigentlich, dass das, was wir als Grüne schon immer behauptet haben, aufgrund der Aktenlage, die wir schon kennen von dem letzten Untersuchungsausschuss, zutrifft. Als nächstes wird natürlich jetzt Herr Stoltenberg dringend vor den Untersuchungsausschuss kommen müssen, denn er ist in seiner damaligen Funktion als Bundesfinanzminister viel stärker in das Geschäft verstrickt, als er selber zuzugeben bereit ist. Zu unseren DDR-Themen. Das böse Wort von der Gerontokratie, der Herrschaft der Greise also, machte schon die Runde, als in Ost-Berlin die Altersriege um Erich Honecker die Zügel der Macht noch fest in Händen hielt. Der Sturz des in doppeltem Wortsinn alten Politbüros machte dann aber bald deutlich, dass den alten Männern nun zunehmend auch die Gesundheit zu schaffen macht. Eine aktuelle Meldung dazu strahlte heute die aktuelle Kamera des DDR-Fernsehens aus. Zunächst ging der Sprecher ein auf die Untersuchungen der Staatsanwaltschaft gegen die ehemaligen DDR-Spitzenpolitiker. Die Ermittlungen gegen den ehemaligen Partei- und Staatschef Honecker sowie die Ex-Politbüro-Mitglieder Milk und Mittag gehen weiter. Wie der stellvertretende Generalstaatsanwalt Reuth erklärte, bestehe nach wie vor der Verdacht auf Vertrauensmissbrauch, Untreue im schweren Fall und weitere Delikte. Honecker, dessen Gesundheitszustand sich weiter verschlechtert haben soll, und seine Frau sind am Nachmittag zur medizinischen Behandlung in ein sowjetisches Militärhospital in Belitz, Bezirk Potsdam, gebracht worden. Der Umzug erfolgte in Absprache zwischen Regierung, Kirche und Anwälten. In Ost-Berlin selbst wurde der Tag bestimmt durch den Auftakt der Koalitionsverhandlungen zwischen der Allianz für Deutschland, den Liberalen und der SPD. Bei der anschließenden Pressekonferenz fehlte aber der Leipziger Pfarrer Hans-Wilhelm Ebeling, Vorsitzender des Allianzpartners DSU. Lothar de Maizière, Vorsitzender der DDR-CDU, kannte aber Ebelings Aufenthaltsort. Hören Sie Hans-Jürgen Fink. Herr Ebeling sei in Bonn, um dem Herrn Bundeskanzler zum 60. Geburtstag zu gratulieren, antwortete Lothar de Maizière auf die Frage, warum denn der DSU-Vorsitzende nicht mit am Tisch der potenziellen Regierungspartner sitze. Warum denn nicht auch er de Maizière in Bonn sei, wurde weiter gefragt. Nein, eher so die selbstbewusste Antwort des CDU-Vorsitzenden in der DDR, habe schließlich Koalitionsverhandlungen zu führen. Die Chefs von CDU und DSU trennen Welten, so scheint es, politisch und auch persönlich. Und die Spekulation gewinnt neue Nahrung, ob Ebeling nicht das Opfer des gemeinsamen Tauziehens von SPD und CDU werden könnte. DSU-Generalsekretär Diestel jedenfalls saß bei der Pressekonferenz einträchtig neben SPD-Fraktionschef Schröder, dessen Partei bis vor wenigen Tagen mit niemandem von der DSU überhaupt reden mochte. Am heutigen Vormittag aber hatte Schröder fast beiläufig davon gesprochen, dass es auch in der DSU vertrauenswürdige Menschen gäbe, die man jetzt kennenlernen wolle. Im Gegenzug dazu unterbreitete Diestel am Abend eine Art Versöhnungsangebot, indem er die SPD zu einem separaten Zwiegespräch einlud, um alle im Wahlkampf aufgetretenen Misshelligkeiten zwischen den beiden Parteien aus der Welt zu schaffen. Mit alledem, so scheint es, ist die wichtigste Hürde vor der Bildung einer großen Koalition in der DDR genommen, welche die SPD schon am Abend nach der Wahl aufgebaut hatte. Vorausgesetzt, die sozialdemokratische Basis im Süden der Republik spielt mit. Da allerdings hat der amtierende Parteivorsitzende Meckel noch einige Zweifel. In der Sache jedenfalls, dies ergab schon die erste Runde der Koalitionsgespräche, bestehen keine unüberwindbaren Hindernisse, wie die Generalformel lautet, auf die sich die Partner am Abend verständigten. Auch DSU-General Diestel hat keine Probleme mit den Standpunkten, auf die CDU und SPD sich zuvor bereits in ihren Informationsgesprächen einigten. Er sieht allenfalls Zeitprobleme. Ich sehe das Problem, dass wir uns sehr schnell und sehr zügig unterhalten müssen, und um Widersprüche überhaupt erstmal zu erkennen und abzubauen. Ich glaube, dass wir alle substanziellen Dinge einvernehmlich regeln können. Bis Ostern, so wollen es alle fünf, soll die Vereinbarung für die Große Koalition stehen. Die Regierungserklärung folgt nach den Feiertagen. Fünf Arbeitsgruppen wurden gebildet, die untersuchen sollen, wo die größten Teufel im Detail der geplanten Koalitionsabsprache noch stecken. Die Zahl der Minister, so scheint es, ist noch umstritten. Bei der Ressortverteilung, so de Maizière hoffnungsvoll, soll nicht der Proporz, sondern die Sachkompetenz den Ausschlag geben. Schon übermorgen in der Volkskammer wollen die neuen Partner Einigkeit demonstrieren. Sie wollen einen gemeinsamen Kandidaten für das Amt des Parlamentspräsidenten präsentieren und sie wollen, nach den Worten von SPD Schröder, als erstes die Verfassung ändern. Wir möchten den Staatsrat in der ersten Volkskammersitzung nicht wählen und wir möchten ihn auch nicht als Verfassungsinstitut weiterhin haben. Und wir haben Konsens darin festgestellt, wir wünschen uns die Einführung des Präsidentenamtes. Und wir wünschen uns auf dem Stuhl des Präsidenten eine Persönlichkeit, die keiner Partei angehört und ein breites öffentliches Ansehen genießt. Für beide Präsidentenämter sind Namen bereits in der Koalitionsdiskussion, doch wurden sie der Presse heute noch nicht verraten. Einen Tag nach dem Rücktritt von Ibrahim Böhme, dem ehemaligen Parteichef der DDR-SPD, ist immer noch unklar, wo der erkrankte Böhme sich aufhält. Genauso unklar ist auch noch, ob an dem Verdacht wirklich etwas dran ist, Böhme sei Informant des DDR-Staatssicherheitsdienstes gewesen. Volker Mauersberger gelang es heute in Madrid, den SPD-Ehrenvorsitzenden und Altbundeskanzler Willy Brandt nach seiner Einschätzung im Fall Böhme zu befragen. Wie hat Willy Brandt reagiert, als er vom Rücktritt Böhmes erfuhr? Es hat mich tief traurig gestimmt. Ich war während der zurückliegenden Monate häufiger nicht nur mit Ibrahim Böhme zusammen, sondern habe mit ihm zu vielen, vielen Menschen gesprochen, auch noch am Abend vor der Wahl auf einer großen Schlusskundgebung in Rostock. Ich habe gespürt, wie sehr er sich schon übernommen hatte. Er hat sich ja nicht geschont, hat nicht auf seine Gesundheit geachtet, er hat viel zu wenig Schlaf bekommen. Und dann kamen jetzt diese schrecklichen Geschichten, denunziatorischen Geschichten hinzu. Mich hat das sehr traurig gestimmt. Aber mit solchen Reaktionen, in diesem Fall darf man wohl sagen, Kurzschlussreaktionen, muss man auch rechnen in einem Umwandlungsprozess wie dem, den man in der DDR gegenwärtig erlebt. Sind Sie persönlich betroffen und fühlen Sie sich sogar hinters Licht geführt, nachdem Sie ja nun gerade Ibrahim Böhme in der DDR, wie Sie gerade gesagt haben, im Wahlkampf so intensiv unterstützt haben? Ich habe meine sozialdemokratischen Freunde unterstützt und deren erster Vertrauensmann war Ibrahim Böhme geworden. Ich breche über ihn auch nicht andeutungsweise den Stab. Ich glaube, es wird sich einmal herausstellen, dass ihm bitteres Unrecht zugefügt worden ist. Es wird sich außerdem herausstellen, dass er sich zu viel zugemutet hatte. Und ich kann nur dringend hoffen, dass wir das, was jetzt im Gange ist, möglichst rasch hinter uns bringen und dass unsere Landsleute im anderen Teil Deutschlands es hinter sich bringen. Also, dass irgendwo ein Punkt erreicht wird, von dem ab man sagt, Leute, die sich wirklich vergangen haben gegenüber ihren Mitbürgern, die werden zur Rechenschaft gezogen. Und im Übrigen muss sich das, was als eine friedliche Revolution begonnen hat, als auch eine große, generöse Revolution oder jedenfalls Umwandlung vollenden. Ein in sich gespaltenes Haus, um ein Wort von Abraham Lincoln aufzugreifen, hat keinen Bestand. Es muss weitergehen, es muss auch Aussöhnung stattfinden können. Nachdem der Präsident Litauens, Vytautas Landsbergis, gestern in einem Telegramm an den sowjetischen Präsidenten Gorbatschow noch einmal seine Bereitschaft zu Verhandlungen auf allen Ebenen erklärte, setzte der oberste Sowjet in Vilnius seine Debatte fort. Am Ende der Sitzung soll eine Antwort auf den Appell Gorbatschows vom Wochenende formuliert werden, in dem dieser eindringlich die Führung Litauens ersucht hatte, den Unabhängigkeitsbeschluss rückgängig zu machen. Dass auf diese Maximalforderungen das litauische Parlament nicht eingehen wird, machte Landsbergis in seinem Telegramm bereits klar. Dennoch deutet sich insgesamt die Bereitschaft an, den bisher harten Kurs gegenüber Moskau aufzugeben. So hatte Landsbergis erklärt, der rechtliche Akt der Unabhängigkeitserklärung bedeute noch nicht, dass die Unabhängigkeit hergestellt sei. Trotz dieser Kompromissformel hat sich die Situation in der litauischen Hauptstadt Vilnius keineswegs entspannt. Die von den Militärs besetzten Gebäude werden weiterhin abgeschirmt. Mittlerweile ist den normalen Bürgern auch der Zugang zum Presse- und Druckhaus nicht gestattet. Wie ein Vertreter der litauischen Journalistenunion mitteilte, haben Mitglieder der Moskau-treuen KP Teile des Gebäudes besetzt und erklärt, es gehöre der KPDSU. Aus diesem Grunde müssten die Büros mehrerer Sajudis nahestehenden Zeitungen sofort ausquartiert werden. Zudem wird berichtet, dass die Papier- und Farblieferungen für den Druck aus der Russischen Föderation so gut wie eingestellt wurden, sodass rein technisch die Herstellung einiger Zeitungen nicht möglich sein wird. Der Sekretär der Moskau-treuen KP, Kualelis, hatte laut TASS angeordnet, dass insgesamt 4 Sajudis nahestehende Zeitungen die Druckmaschinen nicht mehr benutzen dürften. Es gehe darum, das Eigentum der Partei zu schützen. Die Einstellung von 2 weiteren Zeitungen, die Beschlüsse des obersten Sowjet veröffentlichen, werde in Erwägung gezogen. Am Nachmittag wurde bekannt, dass an der Grenze zu Kaliningrad, das zur Russischen Föderation gehört, Kontrollposten eingerichtet werden. Laut TASS folgten die örtlichen Behörden damit den Anweisungen der litauischen Regierung vom 21. März. Die Grenzposten sollen dafür sorgen, dass die Ausfuhr von Konsumgütern und Rohmaterial im Werte von jeweils mehr als 80 Rubel verhindert werden. Wie TASS weiter berichtet, sind die Zollbeamten bisher aber noch nicht tätig geworden. Derweil hat die Nationalitätenkammer des obersten Sowjet in Moskau die 2. Lesung des Gesetzes über den Austritt einer Republik beendet. Demnach beginnt nach einem Referendum eine 5-jährige Übergangsperiode, in der Verhandlungen über die wirtschaftliche, technische und militärische Entflechtung aufgenommen werden. Am Ende hat der Volkskongress den ausgehandelten Ergebnissen zuzustimmen. Morgen wird die 2. Kammer des Kongresses, der Unionsrat, das Gesetz weiterberaten. Während sich Litauen und die Zentrale in Moskau um eine Lösung des Konflikts zu bemühen schienen, war aus Warschau eine ganz andere Nachricht zu hören. Eine Nachricht, die eher auf Verhärtung hindeutete. Reinhold Vetter berichtet. Kurz nach 12 Uhr heute Mittag meldete der polnische Rundfunk, auf Betreiben der sowjetischen Behörden sei der einzige polnisch-litauische Grenzübergang für den Personenverkehr weitgehend geschlossen worden. Nur dienstlich Reisende dürften passieren. Auch der Güterverkehr werde weiterhin abgefertigt. Die Bedeutung dieses Grenzübergangs wird schnell klar, wenn man sich vor Augen führt, dass die polnische Minderheit in Litauen rund 270.000 Personen umfasst und in Polen annähernd 25.000 Litauer wohnen. Ganz generell gesehen sind natürlich auch hierzulande die Ereignisse im Baltikum ins Zentrum des politischen Interesses gerückt. Außenminister Krzysztof Skubiszewski sagte gestern in einer Sitzung des Kabinetts, die Entfaltung guter Beziehungen zu den baltischen Staaten gehöre zu den Prioritäten der polnischen Außenpolitik. Man gehe davon aus, dass Litauen, Lettland und Estland bald Souveränität erlangen könnten, einmal abgesehen von militärstrategischen Einschränkungen. Letzteres könne die polnische Regierung aber nicht daran hindern, über Fragen des baltischen Raums zu sprechen und die dortigen Länder als gleichberechtigte Partner zu behandeln. Skubiszewski wörtlich, wir respektieren das Recht Litauens auf einen eigenen Staat. Aber noch wurden nicht alle Voraussetzungen für eine Anerkennung der Regierung in Vilna erfüllt. Diese Formulierungen finden sich auch in einem Grundlagenpapier zur künftigen polnischen Außenpolitik, das der Minister in der gestrigen Kabinettssitzung vorlegte. Noch in diesem Monat will Skubiszewski eine entsprechende Erklärung im Parlament abgeben. An der Spitze des Parlaments und zurzeit auch an der Spitze des Staates steht seit heute eine Frau. Das ist die sichtbarste personelle Veränderung in der DDR. Das erste frei gewählte Parlament in der Geschichte des zweiten deutschen Staates trat heute im Palast der Republik zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Und bis auf den Schauplatz war nichts, wie es 40 Jahre lang war. Aber am gleichen Tag, an dem die parlamentarische Demokratie begann, artikulierte sich der Volkswille auch wiederum in Demonstrationen außerhalb des Parlaments. Wir berichten über die heutigen Ereignisse in der DDR ebenso wie über die Vorschläge des Bonner Kabinetts für eine Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion zwischen den beiden deutschen Staaten. Weiter im Programm: Kanada unterstützt die deutsche Einigung. Das Tempo der Gipfeldiplomatie wird erhöht. Belgien hat seinen König wieder. Vertrauen für Spaniens Regierungschef González. Spitzenbegegnung in Südafrika. SPD-Kanzlerkandidat Lafontaine zu Besuch in Polen. Kontroverse Meinungen zum Vorschlag einer Volksabstimmung über die Zukunft der ehemaligen deutschen Gebiete östlich von Oder und Neiße. Und zum Schluss, wie immer, der Blick zur Wall Street und in die Kommentare der morgigen Zeitungen. Allen 400 neu gewählten und erstmals frei gewählten Abgeordneten im Palast der Republik war wohl bewusst, dass mit dieser ersten Sitzung auch die parlamentarische Demokratie in diesem Teil Deutschlands begonnen hat. Und so spannend wie die Wahlen am 18. März waren, so waren es auch die ersten Abstimmungen in der Volkskammer. Hans-Jürgen Fink aus Ost-Berlin. Die Stimmen waren noch nicht ganz zu Ende gezählt, als auf der rechten Seite des Hohen Hauses bereits Jubel ausbrach für die CDU-Kandidatin Sabine Bergmann-Pohl. Sie hatte in geheimer Wahl nicht nur die notwendige Mehrheit der gültigen Stimmen erreicht, sondern mit 214 Stimmen die Mehrheit aller Abgeordneten auf sich vereint. Knapp, aber deutlich genug. Damit hatte das erste frei gewählte Parlament in der DDR seine erste Bewährungsprobe bestanden. Bestanden haben damit auch die Parteien der Allianz, einschließlich ihres möglichen Koalitionspartners, die Liberalen, die erste Probe ihres Zusammenhalts. Allerdings gelang dieser Test erst im zweiten Versuch. Wie schon vor der Wahl, so zeigt die Allianz auch jetzt, da sie nun bald regieren soll, dass sie nicht ohne innere Risse und Brüche ist. Dies zu dokumentieren, dass alle großen Entscheidungen in der Volkskammer nicht ohne Mitwirkung der Sozialdemokraten fallen können, war ohne Zweifel der Hauptgrund dafür, dass die SPD in letzter Minute mit Reinhard Höppner, Präses der Synode der evangelischen Kirchenprovinz Sachsen, einen eigenen Kandidaten für dieses Amt präsentierte, auf den immerhin 171 Stimmen entfielen. Die 43-jährige Ärztin ist seit 1981 in der Politik, aber erst nach der politischen Wende richtig aktiv. Sie studierte Medizin an der Humboldt-Universität, war Fachärztin an der Charité und leitete zuletzt in der Bezirksstelle des Berliner Magistrats ein 24-köpfiges Ärzteteam. Gegen Lothar de Maizière war sie kürzlich angetreten, als es um die Wahl des CDU-Fraktionsvorsitzenden ging, hatte diese Wahl aber verloren. Jetzt, nach ihrer Wahl zum Parlamentspräsidentin, gab sie sich ebenso selbstbewusst wie charmant. Warum denn die gemeinsame Fraktion von Bauernpartei und Frauenverband keine Frau für den Posten eines stellvertretenden Parlamentspräsidenten vorschlüge, wollte sie wissen. Und als der Abgeordnete Werner Schulz vom Neuen Forum monierte, dass die Kandidaten sich doch auch optisch vorstellen sollten und dass ihm dies schon am Vormittag missfallen habe, fragte Frau Präsidentin Kess zurück, ob er sie dann etwa nicht gewählt hätte. zu Beginn ihrer kurzen Rede nach der Wahl, aber erinnerte sie zunächst an die unselige Zeit, die nun zu Ende gegangen ist. In meinen Gedanken bin ich bei den Opfern stalinistischer Herrschaft in unserem Lande, bei all jenen, die unter der Teilung der Deutschen gelitten haben, die an der Trennung der menschlichen Bande zerbrachen, deren Freiheitswille an der Mauer scheiterte. Das Vermächtnis der Opfer und der Lebenswille unseres Volkes sollte uns in der parlamentarischen Arbeit stets Verpflichtung sein, für die Einheit in Freiheit tätig zu werden. Frau Bergmann-Pohl sprach von neuer Hoffnung im Leben der Menschen, von neuem Vertrauen in die Zukunft. Jetzt gehe es darum, den Leistungswillen zu kräftigen, solidarisches Handeln zu fördern und das Netz der sozialen Sicherheit fest zu knüpfen. Das zarte Pflänzchen Demokratie, das mehr als 50 Jahre überwinterte, ist uns nun anvertraut. Tragen wir mit unserer Arbeit den Frühling in das Land. Sie dankte dem runden Tisch und den Moderatoren, die so viel geleistet hätten für den friedlichen Übergang zur parlamentarischen Demokratie. Sie grüßte die Menschen in ganz Deutschland, die Kollegen im Bundestag und ganz besonders von Frau zu Frau gewissermaßen, dessen Präsidentin. Sie sprach sich für geregelte Beziehungen zum Bundestag aus, denn nicht nur die Regierungen, sondern vor allem auch die Parlamente müssten das staatliche Zusammenwachsen Deutschlands aktiv mitgestalten. Als Berlinerin gestattete sie sich schließlich ein Wort, das man am Rhein möglicherweise weniger gern hören dürfte. Berlin, eine noch geteilte Stadt, die Klammer zwischen Ost und West, sollte wieder zu einem politischen und kulturellen Zentrum Europas und zu unserer gemeinsamen Hauptstadt in einem vereinten Deutschland werden. Vor Beginn der Volkskammersitzung trafen sich viele Abgeordnete, darunter auch Gysi und Modrow, zum Gottesdienst in der Gethsemane-Kirche, am historischen Ort der Demokratiebewegung. Dort hatte der CDU-Abgeordneten eine Stelle in der Predigt besonders gefallen, dass die Präsidentin ihren Kollegen jetzt mit auf den Weg geben wollte. Die Macht des Herrschenden sollte nicht missbraucht werden. Wir sind vom Volk dazu auserwählt worden, zu dienen. Und daran sollten wir immer denken. Den Tag im Parlament eröffnete Lothar Pieche, Jahrgang 26, zwei Tage jünger als der eigentliche, aber erkrankte Alterspräsident. Die ganze Welt schaut auf dieses Haus, sagte er mit Emphase und Erinnerung an ein Wort von Ernst Reuter. Und der DSU-Abgeordnete sprach dann einen Satz, der in diesem Haus zuvor noch nie zu hören gewesen war. Gott schütze unser deutsches Vaterland. Die Abgeordneten der Allianz erhoben sich von ihren Plätzen, von der PDS allerdings mochten nur wenige Beifall klatschen. Fünf Kandidaten stellten sich zur Präsidentenwahl, darunter zwei Politiker des alten Regimes, Malleuda von der Bauernpartei und von der PDS der noch amtierende Regierungschef Modrow. Da kam Unruhe im Saal auf, als Gregor Gysi erklärte, Dr. Hans Modrow verkörpert Geschichte, Gegenwart und Zukunft dieses Landes. Er vertritt eine bestimmte Generation und er ist ein Mann, der bewiesen hat in den letzten Monaten, dass er unparteiisch sein kann und überparteilich seine Verantwortung wahrnehmen kann und deshalb gerade für eine solche Tätigkeit besonders geeignet. Einstimmig wurde am Nachmittag die Verfassung geändert. Die Institution des Staatsrates ist damit gestrichen, um den Weg für die Wahl eines Staatspräsidenten zu ebnen. Gestrichen wurde auch die Präambel, welche den Aufbau des entwickelten Sozialismus beschwört. Diese Epoche gehört definitiv der Geschichte an. Ein zeitweiliger Überprüfungsausschuss soll eine mögliche Verquickung der Abgeordneten mit der Staatssicherheit untersuchen. Und Lothar de Maizière, der CDU-Vorsitzende, erhielt den Auftrag, die Regierung zu bilden. Wann sie gewählt wird, blieb offen. Bleibt, wie die SPD mit Erfolg argumentierte, den Koalitionsverhandlungen überlassen. Ausgerechnet an dem Tag, an dem das erste vom Volk frei gewählte Parlament in Ostberlin zusammentrat, gingen Hunderttausende in der DDR zwischen Rostock und Leipzig wieder auf die Straße. Sie, die immer drängender mit dem Wir sind ein Volk, die Vereinigung der beiden deutschen Staaten gefordert hatten, sehen sich jetzt enttäuscht und getäuscht. In vielen Städten demonstrierten sie am Abend für einen Umtausch der DDR-Mark zur gewünschten D-Mark im Verhältnis 1:1 und protestierten gegen andere Pläne, die in der Bundesrepublik diskutiert werden. Stimmen und Stimmungen eingefangen von Ansgar Hocke. In Ostberlin kamen, so die Nachrichtenagentur ADN, 100.000 Menschen zusammen, in Dresden 70.000, in Leipzig 50.000 und in Rostock 20.000. Vertreter der Grünen, der SPD, vom Neuen Forum unterstützten die Demonstrationen. Es gab, so in Dresden, auch Solidaritätsgrüße bundesdeutscher Gewerkschaften. In Ost-Berlin, gleich gegenüber der Volkskammer im Lustgarten, hatte sich in erster Linie die Anhängerschaft der PDS versammelt. Gregor Gysi führte Wahlkampf gegen die Allianzparteien und gegen Helmut Kohl in Bonn. Und jetzt wird auch deutlich, weshalb wir immer vor einem Anschluss gewarnt haben. Anschluss heißt einfach dazupacken und damit machen, was man will. Wir aber wollen einen Einigungsprozess, bei dem beide etwas einbringen und bei dem etwas Besseres herauskommt als die DDR, aber auch etwas Besseres als die BRD. Komischerweise soll jede rechtliche Regelung, jede Übernahme immer zu unserem Nachteil erfolgen. Das ist genau das, womit wir gerechnet haben, und das ist die Politik der Regierung Kohl. Und die müssen wir einfach durchkreuzen. Durch Demonstration, durch Manifestation und auch durch eine neue Verfassung, die eine Regierung bildet. Wir sind für eine solche neue Verfassung und wir sind auch für einen Schlussentscheid. Die Parolen und Transparente, ob in Magdeburg, Rostock, Erfurt oder in Ost-Berlin, sie ähneln sich. 2:1 Schwindelkurs, 2:1 Lohn ist ein Hohn. Ohne 1:1 werden wir nicht eins. Auf dem Rostocker Universitätsplatz erklärt ein Schiffbauer, wir fallen den Gewerkschaften in der Bundesrepublik nicht in den Rücken und verkaufen auch nicht uns unter Wert. Auf Flugblättern versuchte der FDGB, der Dachverband von 18 Einzelgewerkschaften, sich von der Vergangenheit abzusetzen. Wir sind eine freiwillige Vereinigung. Erstmals sind wir unabhängig von Staat und Partei. Helga Mausch, die Vorsitzende des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes, kündigte einen Generalstreik an, falls es nicht zu einer Währungsunion mit einem Umtausch von 1:1 kam. In Berlin kam es nach der Rede von Gregor Gysi und nach dem Ende der Kundgebung zu einem Zwischenfall. Volkspolizisten hatten die Bannmacht vor der Volkskammer aufgelöst. Daraufhin zogen etwa 200 Demonstranten vor den Haupteingang und forderten im aggressiven Ton das Erscheinen von Lothar de Maizière. Auch ein Redner des FDGB konnte die Menge nicht beruhigen. Erst als Wolfgang Uhlmann von der Bürgerbewegung Demokratie jetzt darauf hinwies, die Wohnung de Maizières lasse sich in jedem Telefonbuch finden und auf die CDU-Parteizentrale verwies, zogen die Protestler von dannen. Endlich wurden die Daten für den Washingtoner Bush-Gorbatschow-Sommergipfel verkündet. Vom Mittwoch, den 30. Mai, bis Sonntag, den 3. Juni, eine überraschende Terminierung, liegt sie doch rund 4 Wochen vor allen bisherigen Schätzungen. Damit scheint Gorbatschows USA-Reise auf einen Arbeitsgipfel hinauszulaufen. Ein ursprünglich ins Auge gefasster 8-Tages-Besuch mit touristischen Einlagen lässt sich offenbar nicht realisieren. Aus Gründen gorbatschowscher Unabkömmlichkeit bei der Bewältigung innersowjetischer Probleme wird in Washington vermutet. In Vorbereitung dieses Gipfels sprechen Baker und Shevardnadze derzeit über Rüstungskontrollfragen konventioneller und nuklearer Art, aber auch über den Prozess der deutschen Vereinigung. Dies hatte Bundesaußenminister Genscher bewogen, gestern noch bei Baker vorzusprechen, unter anderem, um über Bakers guten Draht Shevardnadze zu erreichen. Über den Inhalt eines Gorbatschow-Briefs in Shevardnadzes Washington-Reihegepäck wird frühestens morgen Näheres offenbart, nach Shevardnadzes Termin im Weißen Haus. Überraschend wird bekannt, dass Moskau und Washington in aller Stille begonnen haben, nach Wegen zu suchen, ihre landgestützten stationären Interkontinentalraketen mit nuklearen Mehrfachsprengköpfen zu reduzieren. Diese Zerstörungswaffen auszuschalten in einem Präventivschlag ist ein verlockendes Ziel in einer Krise. Darum gilt dieser Teil des Abschreckungspotenzials der Supermächte als besonders destabilisierend. Experten aus dem TOS Shevardnadzes arbeiten derzeit mit ihren Washingtoner Gegenübern intensiv am Entwurf von Begrenzungsrichtlinien für diese Waffen. Eine noch zu erzielende amerikanisch-sowjetische Übereinkunft könnte in den START-Vertrag aufgenommen werden, der in Genf gerade die letzten Verhandlungsstadien passiert. Eine solche Übereinkunft könnte aber auch Bestandteil eines künftigen Vertrags über strategische Rüstung sein. Zwar sind die Themen dieses Außenministertreffens weit gefächert, doch hat sich Litauen zunächst in dessen Vordergrund geschoben. Spätabend noch gestern begaben sich die beiden Fraktionsführer im US-Senat, der Demokrat George Mitchell und der Republikaner Robert Dole, in die Washingtoner Sowjetbotschaft. Sie hatten Moskaus Außenminister Shevardnadze um den Termin gebeten, indem sie ihm ausdrücklich die Sorgen ihrer Fraktionen angesichts der Lage in Litauen unterbreiteten. Zuvor hatte das Repräsentantenhaus, wie kürzlich schon der Senat, mit überwältigender Mehrheit eine Resolution verabschiedet, in der Präsident Bush, ohne dass er dadurch gebunden wäre, aufgefordert wird, für ein unabhängiges Litauen einzutreten. Jedes Mal, wenn Shevardnadze zu seinen Gesprächen im State Department vorfährt, begrüßen ihn vor dessen Toren Demonstranten, skandieren Njet, Njet, Njet, Sowjet und schwenken litauische Fahnen. US-Außenminister Baker gab Shevardnadze zu verstehen, wenn Moskau in Litauen militärische Gewalt ausübe, mache dies einen großen Teil der Fortschritte in den amerikanisch-sowjetischen Beziehungen aus dem letzten Jahr zunichte. Shevardnadze versicherte Baker, es werde gelingen, eine faire und weise Lösung im Interesse des litauischen Volks und im Interesse der ganzen Sowjetunion zu finden. Belgien hat seinen König wieder. Für 2 Tage war König Baudouin auf eigenen Wunsch von seinen Amtspflichten entbunden worden, um einen Verfassungskonflikt des Staates und einen Konflikt des Königs zwischen Recht und Gewissen abzuwenden. Der König wollte kein Gesetz unterschreiben, das eine Liberalisierung des Schwangerschaftsabbruches vorsieht. Zum 2. Mal innerhalb von 2 Wochen gab der sowjetische Außenminister Shevardnadze gestern der amerikanischen Regierung die Zusicherung, dass die Sowjetunion bei der Lösung des Litauen-Problems keine Gewalt anwenden werde. Diese Erklärung steht allerdings im Widerspruch zu weiteren Aktivitäten der sowjetischen Armee in der Baltischen Republik, die sie am 11. März für unabhängig erklärt hatte. Trotzdem scheint sich eine Kompromisslösung abzuzeichnen, nachdem der oberste Sowjet Litauens seine Dialogbereitschaft mit der sowjetischen Führung bekräftigt hat. Das Parlament in Vilna billigte ein Antwortschreiben auf die Botschaft des sowjetischen Präsidenten Gorbatschow, der ultimativ die Rücknahme der Unabhängigkeitserklärung gefordert hatte. Aus Moskau Informationen von Hans-Peter Riese. Das litauische Parlament hat in der vergangenen Nacht eine Antwort auf die Appelle des sowjetischen Präsidenten Gorbatschow verabschiedet, die deutlich durch Kompromissbereitschaft gekennzeichnet ist. In dem entscheidenden Satz erklärt sich das Parlament bereit, seine Unabhängigkeitsbeschlüsse vom 11. März, wie es heißt, nach Sinn und Buchstaben auf der Basis, jetzt wörtlich, sowohl des internationalen Rechtes als auch der Verfassung der UdSSR mit Moskau zu besprechen. Das Parlament erklärt seine Überzeugung, dass der Präsident die politische Lösung des Problems allen anderen vorziehen werde. In der Antwort wird allerdings auch darauf hingewiesen, dass der ehrliche Dialog, zu dem Litauen bereit sei, nicht durch einseitige Handlungen der sowjetischen Streitkräfte begleitet werden dürfe. Das Parlament in Vilnius bekundet Verständnis dafür, dass die Entschlossenheit Litauens, wie es heißt, in die Familie der unabhängigen Staaten zurückzukehren, dem Präsidenten und der Sowjetunion insgesamt Sorgen bereite. Allerdings, so die von einer großen Mehrheit des Parlaments getragene Antwort, habe Litauen dieses Problem nicht selbst geschaffen. Ausdrücklich wird die litauische Absicht bekundet, die vorhandenen wirtschaftlichen Beziehungen, die kulturellen und humanitären Bindungen zur Sowjetunion zu erhalten. Ausdrücklich erkennt das litauische Parlament die von Gorbatschow in seinen beiden Appellen geäußerte Formulierung an, dass die Situation kompliziert sei. Umso mehr, so fährt die Antwort fort, erfordere sie einen argumentativen Dialog und beiderseitig annehmbare Beschlüsse. Dieser von Litauen angebotene Dialog, so muss man das Antwortschreiben verstehen, soll sich auf der Basis der Unabhängigkeitserklärung vom 11. März abspielen. Darauf weist die Formulierung hin, es gehe um, so wörtlich, Maßnahmen zur Errichtung von Staatsbeziehungen. Gorbatschow hatte indessen in seinen beiden Appellen an das litauische Parlament und das Volk gefordert, dass die Unabhängigkeitsbeschlüsse, die von Moskau als illegal angesehen werden, vor Aufnahme eines Dialoges zurückgenommen werden müssen. Wie aus Vilnius heute telefonisch mitgeteilt wurde, hat es um die endgültige Formulierung der Antwort eine zum Teil erregte Debatte im Parlament gegeben, wobei sich die eher gemäßigten Kräfte am Schluss durchgesetzt hätten. Vor allem einige als provokant empfundenen Formulierungen eines von der Sajudis eingebrachten Entwurfes fanden nicht die Zustimmung der Mehrheit der Abgeordneten. Während diese Antwort den Weg zu einem friedlichen Dialog zu ebnen scheint, hat die Moskau-treue KP Litauens die Belegschaften der Unionsbetriebe zu einem republikweiten Streik aufgerufen. Diese Minderheitspartei, welche vor allem die Interessen der in Litauen ansässigen Russen vertritt, hatte in den letzten Wochen mit Hilfe der Armee mehrere Gebäude der unabhängigen litauischen KP besetzt, darunter auch eine Druckerei. Trotzdem konnten die litauischen Zeitungen in dieser Woche normal erscheinen. Die in Ost-Berlin noch amtierende Übergangsregierung des PDS-Ministerpräsidenten Modrow hat bekannt gegeben, dass jetzt alle 33.000 Mitarbeiter des Staatssicherheitsdienstes in Ost-Berlin aus dem Dienstverhältnis entlassen worden sind. In der gesamten DDR waren rund 45.000 hauptamtliche Mitarbeiter des gefürchteten Staatssicherheitsdienstes gezählt worden, aber die Zahl seiner Spitzel wird auf 1 bis 2 Millionen geschätzt. Die Tageszeitung Die Welt verfügt aber offensichtlich über Informationen, dass die Stasi auch nach ihrer Auflösung in der Bundesrepublik aktiv sein soll. Ähnliche Gerüchte waren vor 2 Tagen vom Regierungsbevollmächtigten in Ost-Berlin, Werner Fischer, nur unzureichend dementiert worden. Der Beauftragte zur Auflösung des VEB Horch und Greif, wie die Stasi im Volksmund bitter genannt wurde, erklärte, falls in der DDR Abhöraktionen gegen die Bundesrepublik auch nach den Volkskammerwahlen fortgesetzt würden, geschehe dies nicht im Regierungsauftrag. Unser Bonner Korrespondent Wolfgang Wiedemeyer meint zu dem Bericht der Welt, der soeben von der Regierung Modrow zurückgewiesen wurde. Ob sie wirklich auf der Straße liegen oder eingeschüchtert zu Hause sitzen und den schönen Zeiten ihrer Schnüffelpraxis nachweinen, wer weiß. Fest steht nur, dass die Öffentlichkeit täglich mit neuen, unfassbaren Informationen über das ganze Unwesen des Staatssicherheitsdienstes der DDR bekannt gemacht wird. Neuester Höhepunkt, auch von Weizsäcker und Kohl haben nicht telefoniert, ohne dass der Stasi mithörte. Technisch war es für den Stasi überhaupt kein Problem, auch Leitungen anzuzapfen, die angeblich gegen Mithören geschützt waren. Da gab es zum Beispiel ein Abhörgerät, das einen Impulsgeber hatte, der ansprang, wenn der Name von bestimmten Personen in einem großen Bündel von Telefonleitungen fiel. Techniker werden erklären können, wie so etwas möglich ist. Für technisch Ungebildete ist das einfach nur gespenstisch. Die geheime Staatspolizei der Nazizeit war, verglichen mit den Fähigkeiten und Möglichkeiten der Stasi-Leute, ein reiner Amateurclub. Die Auflösung des Stasis ist nicht allein eine Sache der Noch-DDR. Den Augias-Stall auszumisten stellt eine gewaltige gesamtdeutsche Aufgabe dar, die gemeinsam von Bonn und Berlin bewältigt werden muss. Nach neuesten Erkenntnissen der Bonner Behörden und des Verfassungsschutzes in Köln sind mindestens 6000 Agenten des Stasis in der Bundesrepublik tätig gewesen und, man glaubt es kaum, wohl noch immer für Ost-Berlin tätig. Es wird eine der ersten Amtshandlungen der künftigen DDR-Regierung sein, den Persönlichkeits- und Datenschutz in den Griff zu bekommen. Etwa 20.000 mehr oder weniger wichtige Persönlichkeiten in der Bundesrepublik sind vom Stasi beobachtet und in gewaltigen Karteien registriert worden. Wozu? Natürlich zum Zwecke einer eventuellen Erpressung. Etwa 700 hochkarätige Persönlichkeiten sind darunter, Ausschaft und Verwaltung, mit Einfluss und Kenntnissen. Das sind jedenfalls Schätzungen von Bonner Sicherheitskreisen. Sie sollen als Zuträger des Stasis tätig gewesen sein oder sind es noch. Sie müssen jetzt um ihr Wohl zittern, denn täglich kommen Überläufer aus der DDR mit Karteimaterial und bieten ihre Schätze in Bonn und Köln an. Für den Stasi war alles interessant. Wenn die Frau eines hohen Beamten mit dem Chauffeur ein Verhältnis hatte, war das bereits Grund genug, in den Karteien vermerkt zu werden. Die Bundesregierung steht nun vor der schwierigen Entscheidung, was sie mit dem von ehemaligen Stasi-Mitarbeitern angebotenen Geheimmaterial und den Namenslisten machen soll. Eine dreistellige Zahl von Verfahren gegen enttarnte Agenten sind eingeleitet. Schon warnen Juristen und Politiker davor, die Büchse der Pandora zu öffnen. Sicher wäre es das Beste, wenn man alles in den Zerreißwolf stecken würde. Andererseits ist es von Wert zu wissen, was der Stasi wusste und was er speicherte. Die Vernichtung des Materials würde viele juristische, politische und letztendlich auch menschliche Probleme aufwerfen. Aber man muss natürlich davon ausgehen, dass der sowjetische Geheimdienst von allen Stasi-Akten eine Kopie hat. Der westdeutsche Konzern IBM hat seine Rechner für die Auszählung der Volkskammerwahl am 18. März zur Verfügung gestellt. Dabei handelte die Firma illegal, legt man die Maßstäbe der sogenannten COCOM-Liste zugrunde. Diese Liste enthält alle strategisch wichtigen Produkte, die aus Gründen der militärischen und wirtschaftlichen Sicherheit nicht an die kommunistischen Länder geliefert werden dürfen. Die Demokratisierung in den osteuropäischen Ländern macht aber diese Vorsichtsmaßnahme überflüssig. Denn tatsächlich bremsen zwischen die Technologiebarrieren den Aufbau der wirtschaftlich ruinierten osteuropäischen Länder. Deshalb mehren sich im Westen die Stimmen, die, wie der IBM-Chef Hans-Olaf Henkel, eine Abschaffung der COCOM-Liste fordern. Jetzt hat sich auch das Europäische Parlament in einer Resolution für die Aufhebung dieser